Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 370. Hey Google, guten Morgen. Geordert und geliefert, Google Home ist da. Das ist das Thema diese Woche und da habe ich einiges darüber zu sagen. Ja, Android O Updates gibt es dann auch noch in den News. Wo gibt es die neueste Version? Wo darf man sie erwarten? Auf welchen Geräten? Auch das ist eine ganz interessante Geschichte. Und natürlich die App der Woche. Community fällt heute schon wieder aus. Ja, ja. Ich dichte nichts hinzu. Wenn nichts kommt, dann mache ich auch nichts. Ja. Genau, da haben wir mehr Zeit für die News. Wobei ich das wirklich vermisse. Das ist schon das zweite Mal in Folge jetzt, wo die Community so schweigsam ist. Ja, schade eigentlich. Habe ich mir was falsch gemacht? Naja, egal. Ihr werdet es mir sicherlich sagen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Geordert und geliefert. Jawohl, so ist es. Hab mich ja schon ein bisschen aufgeregt. Ja, ich habe es ja sofort an dem Abend oder an dem Morgen das bestellt. Und zwar genau am 8. August. Ein paar Minuten früher sogar. Ja, um 23:56 habe ich die Bestellung getätigt. Und dann tat sich erstmal lange Zeit nichts. Glücklicherweise war es dann am 10. August gegen Abend dann da. Endlich. Leider musste ich dann auch noch weg. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich war ja ganz erpicht drauf. Ne? Für die Zukunft erwarte ich da einiges davon. Die Erwartungen sind, ob den Berichten auch aus den USA, natürlich ein klein wenig zurückgeschraubt worden. Zum Beispiel die Beleuchtungsgeschichten, die Smart Home Beleuchtung. Da ich ja mich für das IKEA-System entschieden habe und nicht für das Philips Hue-System, was ich jetzt im Nachhinein auch schon wieder bereue. Ja, für die paar Kröten, die ich gespart habe, hätte es jetzt schon funktioniert mit Google Home. Jetzt muss ich halt warten, bis IKEA endlich die Unterstützung für Google Home, den Google Assistenten bringt. Und hoffen, dass das dann auch in Deutschland zeitnah umgesetzt wird von IKEA. Aber so ist es nun mal. Ja. Und dann habe ich eben gleich mal ein paar Tests gemacht. Und ja, mir wurde alles angeboten. Auch vieles, was ich in verschiedenen Foren gesehen habe, was nicht gehen soll. Das stimmt aber nicht. Es geht definitiv. Allerdings auch, das habe ich gemerkt, vieles geht nur mit dem deutschen Google Home, weil man es auf Englisch stehen hat. Ich habe ja aus dem Grund eigentlich die meisten Geräte auf Englisch stehen, so wie meine ganzen Android-Smartphones und so weiter, weil ich immer wieder wesentlich mehr Funktionen habe, als wenn ich die auf Deutsch jetzt stellen würde. Ja. Aber eigentlich wollte ich das Google Home auf Deutsch stellen, einfach mal, damit es ein bisschen natürlicher rüberkommt. Was heißt ein bisschen natürlicher rüberkommt? Falsch ausgedrückt. Damit meine Gäste, die kommen, eben auch natürlich sich damit unterhalten können. Für mich ist es eigentlich kein Problem. Ich fluch sogar in Englisch manchmal, ja. Aber ja, das Problem ist nun mal, dass da wesentlich weniger vorhanden ist an Befehlen. Und sogar Sachen, die würde man nicht vermuten. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, Google, what is 18 divided by 4? Ja, dann gibt er mir das Ergebnis. Aber wenn ich sage, was ist 14 geteilt durch 8? Sagt er nur, er kann mit dem noch nichts anfangen. Also das heißt, er kann nicht teilen. Komischerweise multiplizieren geht, ja, und so plus minus geht, aber eben nicht teilen, ne? Und in Englisch geht es mit dem Teilen auch, ne? Ich habe es auch mit dividiert probiert zu sagen, geteilt durch, ja, Resultat war immer negativ. Also da muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Komischerweise, denn der Google Assistant auf dem Smartphone kann ja doch schon einiges, ne? Aber mich hat natürlich am meisten interessiert das, was auch der Google Assistant auf dem Pixel eben nicht kann. Zum Beispiel den Chromecast bedienen. Ja? Und das funktioniert tatsächlich. Ja? Also das heißt, wenn ich dann eben sage, show me funny videos on YouTube, on my Chromecast oder on my TV, das geht auch, weil er weiß, dass der Chromecast ist an meinem Fernseher angeschlossen. Ich habe nur einen Video-Chromecast, muss ich also nicht genau spezifizieren, ansonsten müssen wir den Chromecast-Namen sagen ihm. Dann macht er das auch. Schöner Nebeneffekt bei meinem Samsung, der hat ja dieses Anynet, beziehungsweise wie heißt es da, HDMI CEC, und der schaltet dann auch durch den Chromecast, wenn was gestreamt wird, schaltet er auch das TV-Gerät selbstständig ein. Das heißt, ich muss da nichts mehr machen, ich kann einfach ins Zimmer laufen und kann den Befehl eben geben, dann geht das TV-Gerät an und los geht's mit dem, was ich verlangt habe. Das geht auch mit Play Music beispielsweise, ja, dass ich dann zum Beispiel sagen kann, play my actual playlist on my TV und dann macht er das auch. Ja. Das geht aber natürlich auch direkt am Google Home. Also das heißt, wenn ich nur Musik hören möchte, das geht natürlich auch wunderbar durch den eingebauten Lautsprecher, der gar nicht mal so schlecht ist. Für meine Begriffe ein bisschen basslastig. Das dürfte allerdings für die meisten Leute okay sein. Allerdings ist es auch so, ich habe den ziemlich leise. Da kommt der Bass noch stärker raus, wenn man den lauter stellt, denn dieses Google Home lauter stellt, dann werden die Bässe auch ein bisschen verschluckt, damit es eben nicht übersteuert. Also es ist ausreichend für sich Musik anzuhören. Es ist besser als andere Lautsprecher, sagen wir mal, bis 100 Euro kann man durchaus sagen. Ja. Also externe Lautsprecher bis 100 Euro, so ungefähr da kann man das dann vergleichen. Ja. Was ja auch okay ist. Da hat man also einen zusätzlichen, vollwertigen übrigens Chromecast Audio. Ja, mit integriertem Lautsprecher. So ein Lautsprecher, ich will jetzt nicht da jetzt kleinlich sein, sagen wir mal, der Lautsprecher kostet eben ist 60 Euro wert, ja, und der Chromecast Audio 40 Euro, glaube ich, dann sind wir bei 100 Euro alleine nur für die Soundausgabe für ein Chromecast Device mit Lautsprecher. Und da kriegt man den Home-Assistenten dann quasi noch für 50 Euro zusätzlich dazu für 49 Euro. Also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Also das ist nicht übel. Es funktioniert sogar ein Multi-Audio-Setup. Ich habe schon, also man kann das Google Home als normalen Chromecast Audio nutzen. Und kann da eine Gruppe anlegen, wenn man zum Beispiel noch einen anderen Chromecast Audio hat, einen echten Chromecast Audio. Das habe ich probiert, in zwei verschiedenen Zimmern. Da eine Gruppe gebildet. Home Group habe ich die einfach mal genannt. Ja. Und jetzt kann ich tatsächlich sagen, zum Beispiel, Play Sunshine Live on Tune In at the Home Group. Und oder on Home Group. Und dann spielt er tatsächlich, das geht auch, ja, dann über TuneIn das Internetradio, den Internetstream von Sunshine Live in beiden Zimmern und synchron, absolut synchron. Also ich habe da probiert und langsam von einem zum anderen gegangen und es war also absolut synchron. Ja. Das ist nicht schlecht. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht. Das funktioniert alles. Ja, was nicht funktioniert, das gleich als Tipp. Wenn ihr das Teil einrichtet und euer Gerät auf Englisch stehen habt, also euer Smartphone auf Englisch stehen habt, zuerst meldet es sich in Deutsch. Sobald ihr die Verbindung mit dem Smartphone habt, merkt er, okay, euer Smartphone ist auf Englisch, also rede ich mal jetzt lieber Englisch. Und er schaltet dann tatsächlich um. Die Installationsführung im Smartphone könnt ihr dann sehen in der Google Home App. Das ist gar nicht schlecht gemacht. Wenn ihr dann also weiterklickt, dann kommt ihr irgendwann zu dem Punkt Multi-User. Ja, also einen zusätzlichen Benutzer einrichten. Überspringt das nicht. Das könnt ihr nur an dieser Stelle machen, auch wenn ihr das auf Englisch stehen habt. Ich weiß nicht warum. Ist das ein Bug? Ist das vielleicht noch nicht gewollt? Ja? Aber Multi-User-Unterstützung in Deutschland gibt es noch nicht. Wenn ihr allerdings den Benutzer sofort anlegt bei der Installation, könnt ihr Multi-User benutzen. Dazu muss natürlich der andere Benutzer auch vorhanden sein, denn dem seine Stimme wird dann auch wieder trainiert. Das ist natürlich die Voraussetzung. Man muss immer abwechselnd okay Google und hey Google sagen. Ja, Entschuldigung, wenn euer Home oder irgendwas jetzt angeht. Ja, sorry. Muss es diese Sendung über noch ein paar Mal sagen, damit es auch Sinn macht. Ja, sorry. Und dann funktioniert das also mit mehreren Benutzern. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist die Tatsache, dass ihr Podcasts anhören könnt. Natürlich, das ist war abzusehen, ist ja klar, geht es noch nicht mit dem Uncast, ja, weil es auch eben dieses Podcast-Angebot in Deutschland eben noch gar nicht gibt. Und natürlich ist der Uncast nicht bei Google Play eingetragen, weil ja, ne, ich habe noch keine Möglichkeit, den eintragen zu lassen. Und ob das dann gemacht wird, ist wieder eine andere Sache. Aber zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel den Android Central Podcast hören wollt, ja, ein englischer Android Podcast, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, hey Google, play the latest episode from the Android Central Podcast. Ja, und schon geht's los. Ja, gar nicht schlecht. Wieder aber gar nicht schlecht. Also eigentlich ist es super. Das macht richtig Laune. Und das ist ja total unkompliziert. Man muss überhaupt nichts mehr machen. Man muss nicht das Smartphone rausholen, App starten, Episoden runterladen lassen oder anzeigen lassen, warten, bis es aktualisiert ist. Einfach sagen, die letzte Episode, zack, und los geht's. Ja. Wie gesagt, leider funktioniert das fast alles nicht in Deutsch. Das ist sehr, sehr eingeschränkt noch, der Funktionsumfang in Deutsch. Das habe ich aber auch nicht anders erwartet und wird wohl erst in der nächsten Zeit dann geupdatet werden. Ich habe auch gleich den Google Support angeschrieben, live übrigens. Das ist gar nicht schlecht gemacht. Schon wieder gar nicht schlecht. Heute ist alles gar nicht schlecht. Ich bin heute so richtig positiv, ja. Hey Google, send me positive vibes. Ja, Wahnsinn. Und ja, und dann hab ich mit dieser Dame dort gechattet und die hat mir also versichert, dass es in kürzerer Zeit passieren wird. Es dauert gar nicht mehr lange, das hat sie versprochen. Und dann wird auch die Multi-User-Unterstützung eintreffen, ja, in Deutschland. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es noch lange dauern sollte, denn das ist natürlich für viele ein absolutes Minimum, was sein muss. Denn wir reden hier nicht von einem Amazon-Account, den sowieso die ganze Familie normalerweise nutzt, sondern wir reden hier von wirklich persönlichen Sachen. Ja. Es ist so, dass der Google Home die Stimme erkennt und weiß dann, wer gerade spricht. Es ist allerdings schon im Test passiert, dass die Stimme von Bekannten eben als meine interpretiert wurde, weil wir uns wirklich sehr, sehr ähnlich anhören. Und dann sagte er guten Morgen und hat er meine Termine vorgelesen bekommen, die für diesen Tag angesetzt waren. Und da seht ihr, wie wichtig das Ganze ist, dass ein Multi-User-Support kommt. Ja? Wenn also ein Benutzer der nicht angemeldet ist, redet, dann kriegt er nur allgemeine Informationen normalerweise. Also der hätte mal einen Terminkalender nicht bekommen können, bekommen dürfen. Ja, oh Gott, jetzt bin ich total verrutscht im Satz. Aber auf jeden Fall hätte er zum Beispiel die Wettervorhersage und so weiter bekommen. Ja, oder wenn er einfach sagt, what's the latest news? Und dann werden die Nachrichten eben vorgespielt vom ausgewählten Kontingent. Wenn ich sage zum Beispiel, play the latest news, dann spielt er das vor, was ich auch festgelegt habe. Da hat er auch automatisch die Einstellungen von meinem Google Assistant vom Pixel genommen und hat das umgesetzt. Also die Nachrichtensender, die ich dort drin habe, werden dann eben genutzt. Einen Blick auf jeden Fall ist auch wert, in die Google Home App mal zu gehen und dort mal zu gucken, welche sogenannten Home Apps angeboten werden. Ja, wenn ich das hier mal mache, das ist ganz ganz fantastisch. Da gibt's viele Sachen, die ich noch nicht gekannt habe, was da möglich ist. Und da sind dann doch schon einige Firmen mit dabei und einige App-Anbieter. Und das wird sich natürlich hier weiter ausdehnen. Wo ist es denn hier? Assistant Apps nennt sich das Ganze, dieser Menüpunkt. Ja, und dort sind, also ich kann euch hier bei weitem nicht alles vorlesen. Da gibt es so viele Funktionen, die eingebaut sind, die auch bereits vom Assistant benutzt werden, wo ihr gar nicht wusstet, dass das separate Sachen sind. Ja, also sehr, sehr interessant. Da habt ihr auch zum Beispiel so Magic 8 Ball, der euch dann übrigens sehr, sehr toll in Szene gesetzt. Ja, der wo euch dann der Google Assistant sagt, also die Möglichkeit gibt, ja, nein oder vielleicht. das ist natürlich eine Spielerei, das ist rein Zufall. Es gibt von verschiedenen Transportunternehmen, auch von Banken teilweise Sachen, die kann ich natürlich nicht ausprobieren, weil ich keinen Zugriff auf den ihr Konten habe, beziehungsweise auf den ihren Service-Dienste. Aber auch skurrile Sachen wie zum Beispiel ein Koffein-Wizard, ja. Der sagt einem, wie viel Koffein in den bekannten Drinks eben enthalten sind, wie viel Milligramm. Ja, ist gar nicht schlecht. Wieder gar nicht schlecht. Ich glaube, ich muss mir das mal abgewöhnen. Bei mir ist heute alles gar nicht schlecht. Wartet mal, bis der Rant kommt. Kommt heute noch ein Rant? Na. Ja, ja, es kommt noch ein Rant später. Also keine Angst, heute ist nicht alles so positiv, dass ihr zuckerkrank wird. Es wird noch ein Rant geben. Aber nicht vom Google Home. Nicht übers Google Home, diesmal nicht. Also ich lasse es jetzt mal, weil ich könnte hier wirklich, es sind hier hunderte von Programme, von Apps, die mit dem Google Home zusammenarbeiten. Ich war wirklich extrem überrascht. Ich scroll hier immer noch und zwar in Affenzahngeschwindigkeit die ganze Zeit. Das ist unfassbar. Und das ist spaßig und das ist gut. Das macht richtig Laune, das zu sehen, dass sich da auch was tut. Was sich leider nicht so gut tut, die Shoppinglist. Ja. Ihr kennt vielleicht schon die Problematik vom Google Assistant. Google hat einfach das vom Google Keep, also von Google Notizen, rausgelöst und hat es in Google Express verfrachtet. Das Problem ist, dass es bei uns kein Google Express gibt. Und auch ansonsten ist die Wahl, das in die Shopping-App von Google zu integrieren, mehr als zweifelhaft. Ja. Dennoch macht es Google. Und wenn ihr also jetzt sagt zum Beispiel add soy milk to the shopping list, dann wird das eben nicht auf euer Google Notizen To-Do-Liste, Shopping-Liste getan, so wie es früher mal war, falls das noch jemand weiß. Das war super toll, das ging, da konnte man die Listen sogar noch mit jemand teilen, zum gemeinsamen Bearbeiten. Richtig, richtig toll und dann auf einmal alles weggenommen und man klatscht das so auf diese Expressliste drauf. Ja, und da öffnet sich dann halt, wenn man die dann sehen will beispielsweise, öffnet sich eine Webseite im Browser und dort sieht man dann die Einträge. Furchtbar und vor allem, man kann auch keine Einträge löschen, man kann sie nur abhaken, aber nicht mehr löschen. Ja, Es ist schon ziemlich schlimm. Also ganz, ganz übel. Von daher ist die Shoppinglist eigentlich unbrauchbar. Die ist unbrauchbar. Das kann man wirklich getrost zu sagen. Was in Englisch auch funktioniert, man könnte zum Beispiel Toilettenpapier bestellen. Ja, das geht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es eben nicht bei uns funktioniert. In den USA funktioniert es eben über das Google Shopping System, über Google Express. Ich habe das auch nicht weiter probiert, weil ansonsten kriege ich hier noch eine Packung Toilettenpapier für 20 Euro geliefert oder so. Nein, das ist kein Witz. Wenn ihr mal guckt, so die Preise, was manche Firmen da anbieten, das ist schon richtig heftig. Ne? Ist auch nicht, übrigens auch nicht bei Amazon so. Und da hat man halt, normalerweise guckt man sich das ja an, aber ja, ich habe auch schon Sachen gesehen, die normalerweise 5 Euro kosten, habe ich schon für 99 Euro gesehen und so. Klar, wenn man dann zu schnell ist oder vielleicht das über einen Sprachassistent einfach so bestellt wird und dann so, hat man Pech gehabt. Ne? Ich meine, man kann es zurückschicken, aber trotzdem Ärger hat man. Gut, insgesamt muss ich sagen, wenn ihr es auf Englisch stellt, ist es erstmal schon mehr, als ich erwartet habe, besser, als ich erwartet habe. Auch ganz faszinierende Sachen, wo ich wirklich nicht gedacht habe, dass das funktioniert. Ich kann mir zum Beispiel die aktuellen Ergebnisse der J-League sagen lassen. Das ist kein Witz. Ich kann zum Beispiel sagen, how did the FC Tokyo play? Und dann sagt er mir das letzte Ergebnis vom FC Tokyo. Ja. Oder ich sag, how is the J-League standing? Und dann sagt er mir die ersten Plätze von der J-League. Ja, also von der Tabelle. Das alles geht. Ich kann auch fragen, wann das nächste Spiel ist vom FC Tokio und alles. Das funktioniert natürlich. Das habe ich erwartet, auch für die NFL-Teams. Ja, kann also fragen, when does the Pittsburgh Steelers play next? Und dann sagt er mir halt die Datum und das Zeit, wann das nächste Spiel der Pittsburgh Steelers ist. Ich gehe ganz einfach davon aus, dass es auch für die Bundesliga funktioniert. Ich habe es total vergessen, das zu probieren. Ja, aber ich denke mal, es funktioniert auch. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, die finde ich richtig toll. Auch noch interessant, total unnötig, aber macht riesen Spaß. Spiele über Google Home. Es gibt ein Spiel, das nennt sich Sound Safari. Einfach sagen, let's play a round of Sound Safari. Und da müsst ihr dann nicht nur Tierstimmen erahnen, sondern auch Fragen zu den Tieren beantworten. Und das ist manchmal richtig schwierig. Ja, richtig schwierig. Dafür wird auch eine andere Stimme benutzt, nicht etwa die normale Google Assistant Stimme, sondern es wurde da Aufnahmen gemacht von einer Bekannten, die ich natürlich nicht kenne, ja, von einer Bekannten, Dame, die eben wohl hier so öfters mal in diesen Tierdokumentationen zu Wort kommt. Ich weiß es nicht genau, jedenfalls hört die sich lustig an. Die benutzt auch richtig lustige Ausdrücke und Worte. Weiß nicht, ob das vielleicht für Kinder gemacht ist. Hört sich ein bisschen so an. Allerdings die Fragen, muss ich sagen, die sind teilweise richtig haarig. Also, wow. Wow, muss ich das sagen. Nicht schlecht. Ja, es gibt noch andere Spiele. Das auch, was man übrigens auch vom normalen Google Assistant gewohnt ist. Dieses Quiz-Spiel da, ja, wo dann Google Assistant als Quizmaster auftritt. Mit einem teilweise sehr zweifelhaften Humor. ja, aber das sind so Sachen, die machen halt richtig Spaß. Und deswegen macht es alles einen sehr guten Eindruck. Die Verständigung, und das war auch eines der Sachen, die mir wirklich, wo ich wirklich skeptisch war und die mir auch sehr, sehr wichtig sind. Eins war klar, wenn der genauso eine, naja, sagen wir mal, durchwachsene Spracherkennung hat, wie der Google Assistant auf dem Pixel, dann war mir klar, das wird nichts. Das wird nichts. Ja, weil, also, klare und deutliche Aussagen werden dann eben manchmal doch nicht richtig verstanden. Die Mikrofone, das ist natürlich ein hardwarebedingtes Problem, sind einfach nicht dazu geeignet, irgendetwas zu machen, wenn man mehr als 2 Meter entfernt ist. Ja, da muss man schon kreischen, ja, schreien, damit das funktioniert. Und dann spricht man auch anders und dann versteht er einen nicht. Schon ziemlich blöde. Aber Leute, ich kann euch sagen, das alles zählt nicht beim Google Home. Die Spracherkennung ist sehr empfindlich. Man kann einfach ganz normal sprechen. Ich hab den Fernseher an, gut. Ich mache alles sehr, sehr leise bei mir. Ja, ich habe empfindliche Ohren, von daher ist mir auch ein Graus, wenn ich zu laut sprechen muss. Ja, ich schluck hier manchmal das Mikrofon, damit sich das nicht so anhört, als ob ich gar nicht im Raum wäre. Ja. aber in der Regel rede ich leise, ja, und ich habe auch das TV leise. Und deswegen hat es mich echt gewundert. Also das Gerät steht etwa auf der anderen Seite von meinem Zimmer, ganz auf der anderen Seite. Und ich sitze, also auf der gegenüberliegenden Seite. Das sind gut 5 Meter, die ich weg bin. Ich bin, also quasi, ich habe das Google Home im Rücken. Ja, und ich gucke auf den Fernseher in die andere Richtung. Ja, und sag einfach nur in einer ganz normalen Lautstärke, ja, zum Beispiel, okay Google, pause. Ja. Und dann pausiert er die Chromecast-Wiedergabe. Das geht nämlich auch. Ja. Wenn ihr das nicht vom Google Home gestartet habt, ja, dann müsst ihr das noch sagen, pause Chromecast. Und dann pausiert er die Ausgabe aus dem Chromecast, egal von wo das gestartet wurde. Wenn ihr diese Funktion natürlich aktiviert habt, das kann man auch beim Chromecast ausschalten, dass man nur von dem Gerät steuern kann, von dem er es gestartet hat. Aber das hat schon einen Grund, warum das standardmäßig anders ist. Ja. Und dann geht es. Dann geht es. Das ist Wahnsinn. Und dann kann ich auch sagen, resume. Und dann wird die Wiedergabe fortgesetzt. Vorbei die Zeiten, wo man dann auf einmal, wenn man Besuch hat, ja, geht noch schnell irgendwo aufs Klo oder auf die Küche und dann zum Besuch sagt, so, ach, du kannst mal kurz auf Pause drücken. Ja. Vergiss es. Brauchen wir nicht mehr. Einfach Google Home ansprechen und pause oder pause Chromecast und zack. Das Video hält an und wenn man wieder ins Zimmer kommt, ja, Google ansprechen und resume und weiter geht's. Also das finde ich, seht ihr, genau solche Sachen, das finde ich gut. Und das brauche ich dann auch fürs Licht, ja, weil ich durch IKEA eben in den verschiedenen Zimmern, ich habe nur eine Fernbedienung, also kann ich nur mit einer Fernbedienung schnell Licht an- und ausschalten. Das nervt ein bisschen, ja. Ansonsten muss ich dann eben das Handy in der Hand haben und dort eben per Handy anschalten und die Lichtstärke und so weiter einstellen, ja. Das nervt ein bisschen. Vor allem, ganz klar, was macht man? Man steht auf, ja, will in das Zimmer reingehen, steht das Handy liegt natürlich noch im Wohnzimmer auf dem Tisch, super, ja, erstmal wieder zurücktraben, Handy holen, Licht einschalten, ne, ihr merkt schon, das ist ziemlich nervig, ja, aber das habe ich schon in der Überlegung gemacht, ja, dass es mit Google Home wohl irgendwann gehen wird und mit, wie gesagt, mit Philips Hue geht's ja schon und dann kann man einfach sagen, turn on the lights in my office. Boom. Und dann geht's Licht hier im Studio an. Ja. Oder ich hoffe zumindest, dass es geht. Ich habe die IKEA Thread-Free Anbindung ist ja noch nicht vorhanden, aber ich könnte dann zum Beispiel sagen, dim the light on at my TV to 15%. Ja. Oder set the lowest brightness oder sowas. Ja. Also wie das genau funktioniert, wird sich dann zeigen. Ja. Aber wisst ihr schon mal außen ein, per Sprache, das ist gut, das ist richtig, so soll es sein. Ja, stellt euch mal vor, liegt dann so schön im Bett, ja, mal davon ausgehend, dass ihr ein Google Home im Schlafzimmer habt. Ja. Und dann steht ihr morgens auf, ja, und So, bevor ihr dann aus dem Bett aufsteht und wieder auf irgendwas tritt. Ja, das vielleicht dann beißt oder so. Könnt ihr dann sagen, okay, Google, macht das Licht an, zack, ja, oder turn on the lights. Ja, und dann geht's los. Wenn ihr dann vorher am Abend zuvor noch auf 100% Lichtstärke habt und dann werdet ihr blind beim Aufstehen. Ja. Also, ihr merkt es, meine Begeisterung ist schon vorhanden. Trotz dem Ganzen, was letzte Woche bei Google passiert ist, ja, was natürlich wieder so ein bisschen dem ganzen System gegenüber ein bisschen, den Spaß ein bisschen vermiest. Ja, aber noch ist es nicht so weit, noch lasse ich mir den Spaß daran nicht vermiesen. Ich hoffe, dass das Einzelfälle sind. Aber jetzt von dem Gerät selbst her ist eigentlich nichts dagegen einzuwenden, ob dann eben jemand sich ins Googleverse begibt mit Google Home oder ins Amazon Alexa Gehege bei Amazon eben oder vielleicht sogar noch auf Microsoft mit Cortana wartet oder vielleicht sogar noch auf Samsung mit Bixby setzt. Ja, Apple will auch bald den HomePod rausbringen. Da weiß noch niemand so genau, was das ist. Ja. Wird es für Musik sein ausschließlich oder wird man da auch Siri drüber benutzen können? Reicht einem Siri? Und so weiter und so weiter. Diese ganzen Fragen, die muss man sich natürlich selbst beantworten, wem man erstmal seine Daten anvertraut, wem man oder wo man auch schon mal seine Daten hat. Ja, auch das ist ja wichtig. Wenn Google eh schon alle Daten hat, dann kann man es nur noch schlechter machen, wenn man die Daten, die man zwangsläufig durch Benutzung eines solchen Systems von sich preisgibt, noch zusätzlich einer anderen Firma gibt. Ja. Das muss man auch bedenken. Aber ich sag mal, für mich spielt das keine große Rolle. Ja, ich habe da keine Bedenken deswegen. Ich sehe da auch das Missbrauchspotenzial recht gering, was immer wieder gesagt wird, dann ist man auch angreifbarer mit so einem Home-System, Smart-Home-System, ja, wie Google Home oder Alexa von Angriffen, von Hackerangriffen. Dann sage ich ganz klar nein, denn das läuft über den Google-Account, ist gesichert über den Google-Account. Und wenn der Google-Account gehackt wird, glaubt mir, dann ist Google Home meine allergeringste Sorge. Da stöpsel ich den Stecker raus, gut ist, das muss ich dann auch tun, weil ich denn nämlich mit meinem Leben nichts mehr anfangen kann, weil nämlich meine Daten dort sind. Ja, so ist es nun mal, ja. Also man muss da schon das zwar bedenken, aber ich finde die ganze Diskussion ist momentan schon absurd überbewertet. Wer halt auf, sag ich mal, sich ein bisschen abschotten will und zum Beispiel jetzt ein Amazon Echo nimmt, da interessiert sich Amazon höchstens für die Kaufgewohnheiten. Ja. Übrigens, dort kann man einkaufen. Ja. Dann muss ich sagen, klar, kann man machen, muss man nicht. Aber wie gesagt, das muss jeder selbst entscheiden. Ja, genau, einkaufen. Also ich kann keinen Vergleich starten zwischen den einzelnen Home-Systemen, weil ich eben nur zum Google Home also Möglichkeit habe, das ausgiebig zu testen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal die Spitze des Eisbergs berührt von dem, was mit Google Home in Zukunft möglich sein wird. Aber von Amazon Echo, also Alexa-System, das kenne ich nur von Mo her, ja, und mehr oder minder vom Hörensagen. Ja, aber man kann damit zum Beispiel einfacher bestellen. Man kann bei Amazon bestellen. Man kann tatsächlich sagen, hier, Alexa, bestell mir Waschmittel. Ja, und dann hat Amazon, also sieht, was für ein Waschmittel man regelmäßig bestellt und dann kommt das nächsten Tag an. Ja, das geht. Das geht nicht mit Google Home und das wird auch so in der Form wohl auch nicht möglich sein. Sei denn, die würden wiederum mit Amazon zusammenarbeiten, was absolut nicht plausibel ist. Oder eben über das Google Express, was bei uns noch nicht verfügbar ist. Also da gibt es eben ein großes Problem. Das ist halt die Stärke von Amazon und die Stärke von Google ist dann eben alles, was mit den persönlichen Daten zu tun hat. Ja. Filme gucken gehend auf beiden Systemen. Ich kann zum Beispiel Filme, die ich auf Google Play Movie geliehen oder gekauft habe, kann ich ohne Probleme anschauen. Dann kann ich dann einfach sagen, let's watch The Goonies on Play Movies und zack. Ja, geht mein Fernseher an und die Goonies fangen an zu laufen. Genau das werde ich nach dem Uncast wahrscheinlich heute auch machen. Ja, und ich kann nur sagen, sind die 149 Euro gut angelegt? Ja. Kann man sagen, wollt ihr das in Deutsch nutzen? Ist es dann immer noch gut angelegt? Ja, aber macht euch darauf gefasst, dass ihr noch einige Zeit warten müsst, bis ihr alle Funktionen nutzen könnt. Und immer wenn wieder neue Funktionen hinzukommen, dürft ihr auch erwarten, dass die zuerst in Englisch erscheinen, so wie es auch seit es Android gibt, ja, immer so war, dass immer die Funktionen zuerst für die Leute erscheinen, die eben das Phone in Englisch stehen haben. Ja, es tut mir echt leid, dass es so ist. Was soll man machen? Aber so ist nun mal die Realität. Ich kann es den Entwicklern auch nicht verdenken, weil die das auch umsetzen müssen. Offenbar gibt es dann doch noch ein paar Stolperfallen im Deutschen, die eben so nicht vorhersehbar waren. Und deswegen, ja, muss man eben da durch. So, jetzt habe ich geschlagene 36 Minuten über Google Home gequatscht. Jetzt muss ich doch mich mit den News beeilen etwas. Ja. Android O Update, also nochmal kurz. Ich werde hier öfters nochmal was über das Google Home System sagen, weil es da eben so viel zu berichten gibt. Ja. Wenn ich jetzt noch weiter nachdenken würde, könnte ich sicherlich noch etliche Beispiele bringen, was man damit machen kann oder was man nicht damit machen kann. Ich mache auch noch diese Woche ein ganz kleines, kurzes Video separat auf dem Channel The Netcasts, wo ihr euch das dann mal in Aktion anschauen könnt und anhören könnt. Ich versuche das bis Mittwoch auf jeden Fall auf die Reihe zu bekommen. Ja? Und dann kann ich euch da mal eine kleine Demonstration dort geben im Video. Ist eh sinnvoller da. So, Android O Updates sind jetzt für einige Android Modelle angekündigt worden, unter anderem für die Sony Geräte, aber natürlich allen vorweg Google Pixel, Pixel XL, Pixel C, 6P, Nexus, Nexus 5X und Nexus Player, die alle werden Android O bekommen. Das wird die, vor allem die Nexus 5X Fans freuen, die da schon Angst hatten, eventuell außen vor gelassen zu werden. Nein, Google hat trotzdem das, soweit ich weiß, die Zeit überschritten ist, für die sie Updates versprochen haben, liefern die das Android O aus. Das wird ein Fest werden für die Leute. HTC, das U11 wird es bekommen. Mehr hat HTC leider noch nicht angekündigt. Es bleibt allerdings abzuwarten. Möglicherweise kriegen auch ältere Modelle danach dieses Android O. Huawei hat angekündigt für Mate 9, Mate 9 Porsche, P10 und P10 Plus. Immerhin. Bei Lenovo Motorola, das Moto G4 Plus soll dieses Android O bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Ebenso der Newcomer Nokia mit dem Nokia 3, 5 und 6. Ja. Die sollen alle auch Android O erhalten. Das ist mal eine schöne Sache. OnePlus hat sich auch hier zu Wort gemeldet und hat OnePlus 3 angekündigt, OnePlus 3T und das OnePlus 5. Ja. Allerdings mit der Einschränkung, dass das 3 und 3T zwar Android O bekommen wird, dann aber Schluss ist mit Updates. Ja, zumindest mit größeren Updates. Es gibt allerdings noch weiterhin Sicherheitsupdates. Also da darf man noch ein bisschen aufatmen. Bis auf unbestimmte Zeit soll es noch Sicherheitsupdates geben für das 3 und 3T. Huh. Und dann eben Sony mit jeder Menge. Xperia L1, X, X Compact, X Performance, XA1, XA1 Ultra, XZ, XZ Premium, XZS. Ja, und da sieht man mal, wie blödsinnig die Namensgebung ist. Aber egal, die Leute können sich jedenfalls freuen darauf. Und es zeigt, dass Sony auch gewillt ist, zumindest mal die neueren Modelle dann eben auch mit dem neuen Update auszuliefern. Beziehungsweise mit das neue Update ausliefern zu lassen für diese Geräte. So. YouTube-Chat soll langsam aber sicher an alle Nutzer ausgeliefert werden. Das wäre natürlich gerade hier für uns, für die Community vom Uncast sehr interessant, dass man quasi während man die Videos auf dem Smartphone anschaut, ja, kann man gleichzeitig auch chatten. Also eine richtige Chat-Funktion innerhalb von Google, was ich gar nicht so schlecht finde. Na? Ich sehe zwar da ganz ehrlich gesagt rechtlich noch ein paar Probleme. Ja? Wenn das ein öffentlicher Chat ist. Ansonsten, wenn das Subscriber sind, na gut, kontrollieren kann man da auch nicht groß. Jeder kann den Channel ja subscriben und so, ja, also abonnieren und dann kann der auch dann schreiben. Ja, oder man muss es vielleicht auch separat freischalten. Das wird man mal sehen. Auf jeden Fall hat die Funktion noch bei weitem nicht jeder Nutzer. Ja, das ist natürlich ein Problem. Und da wird es eben wohl noch etwas dauern. Ich hoffe, dass irgendwann der Uncast dann auch diese Funktion bekommt. Ja. Oder ob es dann noch weitere Einschränkungen gibt, zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Views, die die Seite braucht. Es gibt ja auch diesen Superchat, das ist nur für die Promi, oder was heißt für die Promi, für die Top-YouTuber freigeschaltet worden und wird für normale Nutzer wohl auch nicht freigeschaltet werden. Ja, normale Nutzer dürfen ja kein Geld verdienen mit YouTube, ne? Ja, so ist das. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Aber schön, dass sich wieder was tut in dieser Richtung, denn die Community-Funktion, das hat Google ja mal vor Urzeiten versprochen, sollen bei YouTube massiv ausgebaut werden. Bisher hat man eher wenig davon gesehen, ja? Aber das ist der erste Schritt dazu und so ein Chat-System zu den Videos, das fände ich eigentlich ganz, ganz gut. August Security Patch für Nexus und Pixel sind auch draußen. Kurz erwähnen, falls ihr es noch nicht automatisch bekommen habt. Zumindest beim Pixel bringt es was, tatsächlich in die Einstellung zu gehen und dann About Phone und dort dann nach einem neuen Update suchen zu lassen. Dann kriegt das auch ausgeliefert. Und es wird dann installiert. Ich denke, bei den Nexus-Geräten wird es auch so sein. Hoffe ich jedenfalls. Und dann werdet ihr die neuen Sicherheitsupdates bekommen. Die lohnt sich mal wieder. Ja, es sind doch ein paar kleinere Lücken wieder gefunden worden, die gestopft werden. Nichts Weltbewegendes, aber es ist auf jeden Fall besser, wenn man sich diesen Security-Patch so schnell wie möglich holt. Essential kündigt die Ankündigung des Release-Termins an. Jawohl, die kündigen die Ankündigung des Release-Datums an. Hahaha. Was ist denn da passiert? Das Essential sollte schon längst auf dem Markt sein. Dann hat sich verzögert. Jetzt steht noch nicht mal mehr ein Release-Termin fest. Und der soll jetzt, der soll jetzt angekündigt werden. Also der Termin ist jetzt angekündigt, ja. nächste Woche, ja, soll eben das Datum bekannt gegeben werden. So hat Essential das jetzt kommuniziert. Davon kann man natürlich jetzt halten, was man will. Immerhin ist jetzt sicher, dass tatsächlich die Firma oder ja, die Firma Essential ist ja auch gleichzeitig die Firma, dass dann die auch Geld bekommen haben, und zwar von Amazon! Amazon Alexa Fund, genau, der, also der quasi die Finanzierungs, der Finanzierungsfonds von Amazon Alexa. Die haben investiert zusammen mit Chinas Tencent. Insgesamt $300 Millionen haben die springen lassen für Essential, damit das Teil jetzt endlich auf den Markt kommt. Also irgendwie ging das ja gewaltig in die Hose. Da hat sich der gute Andy Rubin wohl ein bisschen übernommen zuerst mit so einer vollmundigen Ankündigung, und anscheinend hat er noch gar nicht seinen Businessplan komplett da gehabt. Ich weiß gar nicht, was da los war. Und naja, okay. Essential ist ja gar nicht so schlecht. Das Phone habe ich ja schon wie sagt man das Sprichwort? Egal, habe ich ja schon gelobt wie bekloppt. und ja, schade, dass es jetzt nicht kommt. Oder noch nicht da ist. Kommen wird's. Hoffentlich. Facebook greift YouTube frontal an. Das neue Watch-Video-Streaming- Aufgebot, das Facebook bereitstellt, also sprich ein Streaming-Service, ja, wird als direkte Konkurrenz zu YouTube empfunden, um eben Premium-Content direkt zu streamen. Dabei ist jetzt nicht unbedingt private Videos von jemand gemeint, sondern mehr auch so richtige Produktionen, ja, die eben von Sendern etc. angeboten werden. Ja, und oder eben TV-Serien oder ähnliches, ja, sowas gibt's ja auch bei YouTube mit YouTube Red und YouTube TV, und hier wird jetzt Facebook wohl massiv angreifen. Naja, warten wir mal ab. Facebook hat gute Chancen, die haben auch schon einen Teil vom Videomarkt weggenommen von YouTube, das muss man ganz klar sagen. Sie haben also durch die große Zahl der Benutzer eben schon mal viel Potenzial, da tatsächlich eine Konkurrenz zu sein. Wenn die es also nicht arg verbocken, dann ist das vermutlich eine Alternative zu YouTube. Zumindest was das betrifft, was wir in Deutschland noch gar nicht haben. So. Ja, das LG V30 soll druckempfindliche Haptik bekommen, wie das Galaxy S8 ungefähr. Also das heißt, man kann so quetschen und drücken und dann wird eben eine Funktion ausgelöst, zum Beispiel die Kamera macht dann ein Bild oder ähnliches, ja. Aber das TouchSense kann natürlich noch wesentlich mehr. Moment, Moment, ich glaube, ich habe das jetzt eben mit HTC verwechselt, Entschuldigung, das hier ist was anderes. Das soll ein drucksensitiver Touchscreen sein, wie beim S8, ja, indem man einfach zum Beispiel, wenn man eben fester drückt auf dem Touchscreen, dann wird eine andere Funktion ausgelöst, als wenn man nur leicht drauf drückt, ja. Das Feature ist allerdings nicht gerade sehr beliebt beim Galaxy Note 8, sondern bringt eher Verwirrung mit der Benutzung. Ja? Und dieses 3D-Touch-like Feature ist eigentlich, wie gesagt, mehr hinderlich als nützlich. Schauen wir mal, wie das dann LG umsetzt. Apropos LG V30, die Daten zum V30 sind jetzt schon mal ziemlich verlässlich draußen. Ich glaube, das ist sogar offiziell. Also offiziell vorgestellt wird sie auf der IFA jetzt Ende August. Und das V30 ist ein 6 Zoll OLED Smartphone mit 2088x1440 Spielpunkte Auflösung, Gorilla Glass 5 mit abgerundeten Ecken. Android 7.1.1 wird da ausgeliefert. Nicht mal 7.1.2, unfassbar. RAM 6 GB, was natürlich mich sehr freut. Storage gibt zwei Versionen, 64 oder 128 GB, und MicroSD-Card-Slot ist zusätzlich auch noch dabei. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Da kann man noch mehr Speicher reinkloppen. Wunderbar. 3300 mAh Akku. Ja, kommt drauf an, wie viel Strom das eben verbraucht, das Teil. Beim 6-Zoll-Display kann das natürlich mit 3300 mA doch schon ein bisschen eng werden, ja, bei Benutzung. Dualkamera hinten, einmal eine White Angel Lens und dann eine Standard Lens. Da sage ich auch gleich noch was dazu. Audio mit dem Hi-Fi DAC System und Hi-Fi Audio Recording, 3D Audio auch möglich, unglaublich. Und Water Resistance, was kann man davon halten, was man will, und soll in Schwarz, Blau oder Weiß geben. Also weiß man im Prinzip ja schon alles von dem Teil. Ja. 6 Zoll gefällt mir natürlich besonders gut. Auch also von den Bezels her, da es kaum Bezels hat, muss ich sagen, wird auch das Gerät wohl überschaubar bleiben von der Größe her, was ich auch wiederum gut heiße natürlich. Ja. Ja. Ja, die Kamera, das ist so eine Geschichte, das sagt LG, das ist die beste Kamera, die es gibt auf dem Markt bei schwachem Licht. Die Brennweite von 1.6 ist natürlich tatsächlich, deutet es darauf hin, dass es wirklich für Low-Light-Situationen durchaus gut geeignet ist. Ja. 25% mehr Licht als die 1.8er Linsen und das heißt, dass man in tatsächlich in dunkleren Ambiente bessere Bilder machen kann, ohne dieses Rauschen da, ja, und so weiter. Das ist schon auch eine Sache, die eben die Linse zu verantworten hat. Auch die kann eben mehr Licht bündeln und dann eben auf den Chip bringen. Da muss dann eben das Smartphone nicht versuchen, das hochzurechnen. Das führt dann eben zu Bildartefakten, einfach dieses Bildrauschen, das man dann eben sieht, wenn man im Dunkeln ein Bild versucht zu machen. Also möglicherweise sagen die das nicht nur so, sondern ist tatsächlich so. Natürlich wird man das erst in Praxistests wirklich rausfinden können, wenn dann das Gerät nach der IFA erhältlich ist. Das Gamepad als Moto-Mod. Kein Witz, es gibt eine Moto-Mod, das an dieses passende Motorola-Phone angepappt wird. Nicht angepappt wird, sondern magnetisiert wird. Ja? Mit Magneten verbunden werden. Und zack, dann hat man ein Gamepad. Ja. Finde ich richtig genial mit 79 Euro. Ist zwar nicht gerade ein Schnäppchen, aber da habe ich auch schon ohne diese Magnetanschlüsse gesehen, welche, wo man dann reinklemmen muss, die waren teurer. Und man muss auch bedenken, durch diese Magnetanschlüsse gibt es auch gleichzeitig einen Kontakt, ein hardwaremäßiger Kontakt. Ja? Und je nachdem, wie das da abläuft, weiß ich nicht genau, wäre dann die Verbindung direkt und nicht etwa über Bluetooth, was auch schon mal nicht schlecht wäre, sprich Verzögerung, ja? Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, finde ich. Snapdragon 660 löst den Snapdragon 653 ab, ja. Hat signifikante Verbesserungen meiner Meinung nach. Zumindest mal die technischen Daten auf dem Papier. Auch eine neue GPU, die auch höher getaktet ist und auch ein anderer GPU-Chip beinhaltet. Der Zugriff aufs RAM ist wesentlich schneller, doppelt so schnell. Ja, das ist vielleicht das Wichtigste von allem. Ja. Dann auch die LTE-Anbindung ist besser geworden. Während der Snapdragon X9 nur maximal 300 Megabit Sekunde Downlink hat, also Kategorie 7 erfüllt, kann der X12 Snapdragon LTE, also der im 660 eingebaut ist, mit der Kategorie 12 aufwarten und dann eben mit 600 Megabit pro Sekunde im Downlink schaffen. Das bedeutet, dass der dann auch das Vodafone-Netz in den entsprechenden abgedeckten Gebieten auch mit voller Geschwindigkeit ausnutzen kann, zumindest theoretisch, denn Vodafone bietet ja bis zu 500 Megabit. Ja, das wäre also zum Beispiel mit einem Smartphone mit 653 Snapdragon einfach hardwaremäßig gar nicht möglich. Ja, das muss man also auch bedenken. Auch die Wi-Fi-Geschwindigkeit hat sich verdoppelt. Ja, auch hier natürlich wieder der maximal theoretische Wert, aber man sieht, es ist für die Zukunft ausgelegt, richtig gut. Bluetooth 5 ist dabei, statt Bluetooth 4.1, Quick Charge 4.0 ist da integriert, sofern es die den Chip verbauen, dann auch nutzen, ja. Und das Ganze ist eben mit 14 Nanometer gefertigt statt 28 Nanometer und Low Power Plus Profile. Das bedeutet, dass der eben weniger Strom verbraucht, trotz der höheren Leistung. Das ist zwar nur weniger, aber immerhin besser als nichts. Ja. Bei den Benchmarks sieht man dann auch die Unterschiede recht gut. Eine Score von 118.525 für den Snapdragon 660 und 78.923, der beste Wert, der gemessen wurde, für den 652-Prozessor. Ja. Und daran sieht man schon, wie gut das Teil dann eben ist von der Geschwindigkeit, vom Geschwindigkeitszuwachs her. Im Vergleich natürlich zu den anderen Prozessoren wie den 835, die etwas größeren, oder auch der 821, der im Google Pixel verbaut ist, hängt der natürlich hinten dran. Aber ich muss sagen, gar nicht so viel. Der Google Pixel bekommt da eine Score von 132.728. Das ist nicht so weit weg von den 118.525, die eben der Snapdragon 660 bringt. Das ist auch das, was ich immer gesagt habe. Man muss da nicht mehr so arg auf die Prozessoren achten. Ja? Also so ein SD660, der kann durchaus die Performance von allen möglichen aktuellen Bedürfnissen erfüllen. Von der Rechenleistung her, wichtiger ist dann eben das RAM, das zur Verfügung steht, ja, die Geschwindigkeit dieses RAMs, und die ist ja auch recht hoch bei dem Teil. Also insgesamt wird das Snapdragon 660 sicherlich für weitere Hochleistungsgeräte sorgen, die aber im mittleren Preisbereich liegen werden, das heißt Midrange-Geräte mit momentan noch High-End-Leistungen, und da kann man ja eigentlich nicht Nein dazu sagen. Ja, mir aufgefallen, ich habe es vergessen zu erwähnen, das geht sogar schon seit einigen Monaten, ich glaube 2 Monate, 3 Monate. Google Play Movies ist jetzt auf den Samsung Smart TVs aufgetaucht. Samsung hat sich ja sukzessive geweigert, Google-Dienste zu integrieren auf seinen Smart TVs. Das hat sich jetzt geändert. Wenn ihr mal die Liste durchschaut, ja, werdet ihr sehen, dass jetzt Google Play Movies tatsächlich aufgetaucht ist, und ihr könnt damit dann über euer Smart TV direkt auch Google Movies bedienen und eben dort gekaufte Filme oder geliehene Filme eben auf eurem Smart TV direkt anschauen. Mobile Humble Bundle möchte ich noch erwähnen. Da hat mir jemand, wer war es denn? Ich glaube, der Robert, ich bin mir nicht ganz sicher, weil er hat das leider per Mail gemacht und nicht in die Community gepostet. Mensch, ja, nix Mail oder so schicken oder sogar Nachricht, hast Glück gehabt. Ich glaube, das war eine Direct Message auf Twitter, die lese ich normalerweise gar nicht durch, weil ich da eh nicht mehr nur Spam krieg. Hast Glück gehabt. Auf jeden Fall wurde ich darauf hingewiesen, Humble Mobile Bundle Puzzles. Ja, gibt's jetzt momentan, ich habe auch gleich schon zugeschlagen, momentan liegt der Durchschnittspreis bei 4,96 €, das ihr berappen müsst, also knapp 5 Euro, kann sich allerdings nochmal ändern, müsst ihr schnell sein, für das ihr dann alles bekommt. Ja, ansonsten könnt ihr ja so viel zahlen, wie ihr wollt, ab 1 Dollar geht's los, und dafür bekommt ihr schon mal 3 Games, ja. Für 4,25 Euro bekommt ihr weitere 3 und dann eben, wenn ihr mehr als den Durchschnitt zahlt, im Moment also knapp 5 Euro, bekommt ihr nochmal 3 Games, also insgesamt 9 Games und die Soundtracks dazu von verschiedenen Spielen. Und da ist sogar eine spezielle, ein spezieller Bonus-Content dabei von Slay Away Camp Deluxe Edition. Und da ist nicht nur der Soundtrack in FLAC-Format dabei, sondern auch noch Wallpapers, Avatare, Papercraft-Templates, also so Papierflieger-Templates, ja, die ihr nachbauen könnt, ja. Und ein Poetry-Audiobook ist mit drin von den Machern und alles mögliche. Also so richtig viel Sachen dabei. Und nicht schlecht, die Games habe ich schon mal angeguckt. Und die meisten dabei sind schon, also das alleine ist schon 5 Euro wert, ja, also ein Game, ja. Concrete Jungle beispielsweise möchte ich positiv hervorrufen. Deus Ex Go, ja, wer von euch kennt noch Deus Ex? Die haben ja jetzt auch, sagen wir mal, letztes Jahr, genau, haben die auch ein neueres Deus Ex rausgebracht und davon quasi die mobile Version ist Deus Ex Go, in dem Stil wie Lara Croft Go oder dieses Uncharted Go, ja, Deus Ex Go auch so in dem Stil gemacht, sehr fantastisch, macht Spaß und auch Clocky ist da sehr interessant, also da habt ihr wirklich nur das Puzzle, sonst keine Bedienelemente auf dem Bildschirm, was erstmal zwar verwirrend ist, aber ihr könnt dann einfach loslegen und da geht's rund. Und wenn ihr die App beendet, egal, einfach rausgehen, die macht dann dort weiter, wo ihr aufgehört habt. Also sehr, sehr praktisch und einfach. Im Gegensatz zu den Rätseln, die sind nämlich nicht einfach, da kommt schon relativ schnell einem, das räumliche Denkvermögen einfach in die Quere und macht einem da das Leben schwer. Eins davon ist jetzt auch die App der Woche, um da jetzt zum Schluss drauf zu kommen. Und das wurde Minimetro. Nicht, dass die anderen Apps, die da drin sind, nicht auch verdient hätten, beispielsweise das Deus Ex Go App der Woche zu werden, aber Minimetro fand ich vom Spielprinzip her einfach so faszinierend genial, dass ich gedacht habe, das ist der richtige Kandidat. Was müsst ihr machen? Ihr müsst effektiv, in dem Fall jetzt Metro, also Untergrundbahnen, Schienennetze gestalten. Ja, so designen, dass die möglichst effektiv arbeiten, die U-Bahn, ja, ohne dass zu große Wartezeiten für die Passagiere entstehen, so dass die Züge perfekt ausgelastet sind, so dass die Strecken auch vernünftig sind, dass es Knotenpunkte gibt, die auch noch existieren können, ohne dass sie überlastet werden, ja. Und jetzt denkt ihr, boah, das wird ja ein mega kompliziertes Spiel sein. Das wird ja so kompliziert zu steuern sein. Auf dem Smartphone, Blödsinn. Nein, das haben die richtig gut gelöst. Man muss eigentlich nur die Strecken verbinden. Sozusagen ändern, wenn ein neuer Punkt auftaucht. Ja, das ist so intuitiv, das ist sinnlos, wenn ich das jetzt erkläre, wie man das macht. Ja, aber wenn man zum Beispiel eine Strecke von Punkt A nach Punkt B, also in der Mitte anklickt, wird einfach die Strecke verschoben. Wenn ihr die dann auf einen neuen Punkt zieht, der aufgetaucht ist, eine neue Haltestelle, dann leitet er quasi die Strecke um über diese Haltestelle. Dann gibt es verschiedene Strecken. Ja, wenn ihr da mal so einen Streckenplan anguckt, könnt ihr sofort erkennen, könnt ihr sofort wiedererkennen, was ihr da auf dem Bildschirm macht. Die verschiedenen Linien sind verschiedenfarbig gekennzeichnet. Ja, und da ist es eben wichtig, dass ihr die so anbringt, dass die an wichtigen Knotenpunkten sich verbinden, aber für sich alleine nicht überlastet werden und so weiter und so weiter. Am Anfang ist es super einfach und man denkt, jo, was was ist die Herausforderung? Die werdet ihr sehen, wenn da mal 20, 30 Stationen aufgetaucht sind. Dann raucht euch die Birne. Ja? Dann werdet ihr feststellen, auf einmal ist der eine Ring, den ihr da gebildet habt, das ist immer sehr effektiv, ist total überlastet. Da müsst ihr Ausweichstrecken bauen, ja? Weitere Strecken, weitere Linien einführen, die Brennpunkte eben dann zum Beispiel entschärfen, ja, damit dort nicht alles überlastet ist komplett. Und ihr müsst auch dann irgendwann mal eure Knotenpunkte umbauen, wenn ihr seht, das geht nicht mehr, die brechen zusammen. Ja, da müsst ihr die umbauen, ersetzen durch neue Linien einfügen und so weiter und so weiter. Und dann raucht einem ganz schnell die Birne und vor allem, man muss dann auch reagieren, sonst bricht eben dieser Nahverkehr zusammen. Da könnt ihr euch mal vorstellen, was die Leute da so Arbeit haben, ne? Was die sich für Gedanken machen müssen. Allerdings haben die ein bisschen mehr Zeit. Hier habt ihr jedenfalls nicht so viel Zeit. Wenn es rund geht, müsst ihr alles im Blick behalten. Am Anfang ist das alles sehr gemütlich, wird dann aber ziemlich schnell happig. Übrigens basiert das Ganze auf echten Städten. Ja? Paris beispielsweise, New York, London, die U-Bahn, ja, die müsst ihr dort quasi managen. Zwar fängt alles am Anfang ganz locker an, ihr müsst nicht gleich alles bedienen, aber die Haltestellen tauchen wie eben in echt nacheinander auf und ihr müsst es verbinden. Und dann könnt ihr mal sehen, ob ihr bessere Leistung bringt als die Stadtplaner und U-Bahn-Planer in den jeweiligen Städten. Ja. Könnt ihr da mal gucken. Ansonsten gibt es noch ein paar kleine Goodies, wie zum Beispiel ein Farbenblind-Modus, Nachtmodus, was sehr gut ist, wenn ihr im Dunkeln spielen wollt, ja, dass ihr mit dem weißen Bildschirm nicht gleich geblendet wird. Der Soundtrack ist wirklich sehr, sehr schön gelungen, macht Laune, da einfach zuzuhören. Und ist auch beruhigend, was man wirklich manchmal braucht. es gibt Erweiterungen mit Loks, mit Tunneln, ja, mit Brücken und so weiter, die ihr dann sukzessive bekommt und dann einsetzen könnt. Ja. Und jede Menge andere Möglichkeiten, um eben euer System am Laufen zu halten. Deswegen finde ich, das ist eine super geniale App der Woche. Ich hab das verlinkt, ja, im Play Store. Die App kostet 4,99 Leute. Deswegen Vorsicht, im Moment aktuell im Humble Bundle, ja. Das tut mir so leid. Ich sehe es jetzt erst. Entschuldigung, Mann. Ach, 33 Minuten noch. Ich hau jetzt schnell den Podcast raus, ja. 33 Minuten, tut mir echt leid. Sorry, ich kann nichts machen. Ah, hätte ich das vorher gesehen. Also 4,99 kostet das Teil im Play Store. Wenn ihr für 5 Euro das Humble Bundle kauft, dann kriegt ihr das alles mit rein. Ich schreibe auch noch schnell eine Nachricht, damit ihr möglichst noch schnell was bekommt. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, mehr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Die Community bei The Netcast auf YouTube findet ihr die Möglichkeit dazu, Kommentare auf oder bei den Videos zu schreiben oder ins Diskussionsforum auf YouTube. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Ja, bitte immer die Mehrzahl denken, sondern casts.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!